Wir lesen weiter im Hebräerbrief heute die Verse 11, 8 bis 10 aus dem 11. Kapitel. Da geht es also weiter um den Glauben. Glaubensgehorsam wirkt Segen für viele. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nur der Glaube, so wie am Anfang des 11. Kapitels, der eine ganz gewisse Zuversicht im Herzen auf das Wort Gottes aufrichtet, der Glaube, der alles hofft, dass Gott sein Wort erfüllt und der nicht zweifelt an dem, was man nicht sieht, der kann wahrhaftige Glaubenstaten vollführen. Wir leben im Glauben nicht durch das Wissen und nicht durch das Erkennen, sondern aufgrund der Zusage des lebendigen Gottes. Wir handeln einfach auf sein Wort hin, ohne zu wissen, wie sich das Wort erfüllt. Wir wandeln auf seine Wegführung hin, ohne zu wissen, wo wir hinkommen. Wir gehen oft Wege, die der Herr uns zeigt, ohne zu wissen, was uns darauf begegnet. Und so auch Abraham. Das ist lebendiger Glaube. Abraham ging dahin, wo er gar nicht wusste, was ihn erwarten würde. Der Glaube arbeitet auf dem Hintergrund der Geduld. Glaube kann auch warten. Abwarten, was Gott tut auf dem jeweiligen Weg. Wichtig ist nur, dass ich weiß, welchen Weg ich gehen soll. Auch in unserem persönlichen Leben haben wir das oft erfahren, dass wir genau wussten, da müssen wir Ja sagen, diesen Weg müssen wir gehen, ohne zu wissen, was auf uns zukam. Im Nachhinein waren wir dankbar, dass wir das nicht wussten. Hätten wir das nämlich zuvor gewusst, wären wir den Weg sicher gar nicht gegangen. Wäre uns viel zu schwierig gewesen. Wer und was uns da alles begegnet ist, oh, dann hätten wir es gar nicht gewagt. Aber wo wir mittendrin standen, bekamen wir die Kraft, allen Anforderungen Genüge zu tun. Solange unser Leben von Ungewissheiten und Zweifeln über Gottes Handlungsmöglichkeiten belastet ist, dass wir ihm einfach gar nicht zutrauen, dass er das tut, was er sagt, können wir nicht in einem gesegneten Leben von Glaubenstaten sprechen und sie auch nicht haben und beweisen. Wir werden ein sogenannter ungläubiger Thomas bleiben. Was war denn mit dem ungläubigen Thomas los? Der hat gesagt, so steht es in Johannes 20, nach der Auferstehung Jesu, ich muss erst wissen, was ich tun soll, und dann tue ich's. Ich muss ihn erst anfassen, und nachdem ich angefasst habe, dann werde ich darauf eingehen und glauben. Ich will erst erfahren und dann glauben. Das ist der ungläubige Thomas. Aber der biblische Glaube heißt, ich glaube zuerst und werde erfahren. Genau umgekehrt. Und das betrifft auch unser praktisches, tägliches Glaubensleben. Wir machen Schritte aufgrund des Wortes Gottes hin und werden erfahren, was damit in Verbindung steht. Der Apostel Jakobus, der war ein Praktiker. Und Praktiker braucht sie im Reiche Gottes auch. Luther hat gesagt, ja, mit dem Jakobusbrief kann er nicht viel anfangen. Das ist ein strohenes Evangelium, eine strohene Epistel. Was wollte er damit sagen? Weil Jakobus auch auf die Werke, auf das hingewiesen hat, was man erlebt in der Praxis. Nicht nur auf Glauben, denn Luther im Rahmen der Reformation hob besonders den Glauben hervor, weil ja in der Zeit zuvor und bis zum heutigen Tage in vielen Kreisen noch die Werkgerechtigkeit geübt wird und den Menschen vorgemacht wird, wenn du viel, viel tust, dann wirst du selig. Und er sagte, nein, allein durch den Glauben. Aber Jakobus spricht auch von den Taten, von den Werken, von den Erlebnissen im Glauben. Und er sagt im ersten Kapitel gleich, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, naja, da kann ich mich sehr gut einreihen und ich glaube viele von uns, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das war im Übrigen eins meiner ersten Gebete nach der Wiedergeburt. Dass ich gesagt habe, Herr, ich verstehe das überhaupt nicht, was hier alles geschrieben steht. Ich brauche Weisheit. Und hier steht, ich darf beten und du wirst geben. Also bete ich darum und erwarte, dass du mir das gibst. Und ich verstand dann plötzlich viel mehr aus der Heiligen Schrift. Aber Jakobus setzt dann hinzu und sagt, wenn jemand bittet, dann bitte er im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ganz klares, praktisches Wort, nicht? Das heißt also, Glaubensschritte werden nicht getan, erst durch die Erfahrung, dass ich etwas Wichtiges und Festes erlebt habe, sondern dass ich auf das Wort des Herrn hin handle und dann erfahre, was der Inhalt und das Ziel dieses Wortes ist. Wir wollen also kein ungläubiger Thomas sein, auch wenn mancherlei Fragen in unserem Leben aufkommen können. Wir kommen ja zu Abraham wieder zurück, aber wir wollen erst mal sehen, welchen Glauben Abraham auch investiert hat. In ein Land, das er nicht kannte. Wurde er aufgerufen zu gehen. Er wusste nicht, wer dort wohnt, wie die Leute sind, was ihn erwarten wird. Er machte sich dann einfach auf. Wir können manchmal Fragen im Herzen haben, sind mir meine Sünden wirklich vergeben? Kann ja passieren, so eine Frage, ne? Und manche haben die tatsächlich. Und dann quälen sie sich mit so einer Frage herum, statt in die Bibel zu schauen und Gott zu glauben. Denn wer seine Sünde bekennt, dem sind sie vergeben. Der wird gereinigt. Also, warum denn nochmal die Frage, sind sie mir wirklich alle vergeben? Wer zu Jesus kommt, wird gereinigt. Wer sein Leben ihm überlässt, wird total erneuert. Oder solche Fragen, kann ich auch Sieg haben, kann ich auch überwinden? Jesus sagt, jawohl, das kannst du, wenn du mir glaubst und mir vertraust. Kann ich denn festbleiben, auch in Schwierigkeiten, in schwierigen Zeiten im Glauben? Kann ich festbleiben? Viele Christen, ich habe das manchmal im Gespräch so gehört, machen sich Gedanken über die Endzeit. Ach, werde ich da bestehen? Ja, was ist denn das für eine Frage? Das ist ja nur eine Frage im Blick auf mein Vermögen, ist ja keine Glaubensfrage. Die Glaubensfrage wird gar nicht gestellt, sondern da gibt's die Antwort, ja, Herr, du hast überwunden und mit dir werde ich auch überwinden. Mit dir, so schreibt Paulus im Römerbrief, überwinden wir weit, nicht nur ein wenig, weit. Nicht? Man springt einen Weitsprung vielleicht noch weiter als nötig. Ja? Der Sandkasten hat schon aufgehört, da ist man schon auf dem wieder festen Boden da hinten. Weit, das ist die Verheißung, darauf dürfen wir uns verlassen im Glauben. Das ist Glaube. Das andere ist nicht Glaube, sondern Unglaube, Verzagtheit. Kann ich bestehen? Kann ich bestehen in besonderen Tiefen, meines Lebens, die ich vielleicht erfahre, es kann ja auch die Krankheit sein, es kann eine materielle Not sein, die einen dann so weit führt, wenn wir nicht im Glauben handeln, dass wir fragen, wo ist denn Gott? Das ist ja auch keine Glaubensfrage, ne? Das ist eine Frage des Zweifels. Wo ist denn Gott? Der Glaube sagt, Gott ist immer da. Er ist immer da. Nur wir sind nicht immer da, wo Gott uns hinhaben will. Das ist die andere Seite. Aber Gott ist immer da. Er entfernt sich nicht von uns. Er hat es gar nicht nötig. Er ist nie eingeschnappt. Sondern er ist souverän. Er ist Gott. Und hält immer seine Hand hin. Bloß wir nehmen sie nicht immer. Wir gucken auf uns und die Umstände und handeln nicht im Glauben und wären dadurch auch kein Segen für viele. Es geht ja nicht nur um Glauben, sondern, wie haben wir von Abraham gelesen, um Glaubensgehorsam. Ich kann glauben, dass Gott da ist, aber die Anweisung seiner Wege nicht befolgen. Glaubensgehorsam heißt, ich weiß, dass er da ist und ich weiß, dass seine Anweisungen richtig sind und ich handle aufgrund seiner Anweisungen. Durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Das ist ein schwieriges Wort, nicht? Gehorsam, schon als Kind wollte man das nicht so gerne sein. Man hat ja seine eigenen Gedanken, nicht die, die der Eltern. Die hatten immer andere Gedanken als man selber. Und jetzt sagten die, da geht's lang und nee, da links ist ja viel schöner. Und dann's gehorsam werden, da brauchte es manchmal so einen Stups, nicht, dass man da auf den richtigen Weg kommt. Da hat man auch nicht eingesehen, aber später hat man gemerkt, oh, das war doch ganz gut, dass ich mal ein bisschen gestoßen wurde. Durch Glauben, Vertrauen werden wir gehorsam. Gehorsam, Dinge zu tun, die wir noch nicht kennen. Dinge zu tun und Wege zu gehen, die Gott bereitet hat, die wir nicht durchschauen. Und in diesem Kontext finden wir auch schon im Buch der Sprüche, und ich sagte ja, es ist sicher sehr hilfreich, wenn man auch mal das Buch der Sprüche so als Alltagshandbuch liest. Da steht im 3. Kapitel, ab Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dann kommst du nämlich nicht zum Glaubensgehorsam, wenn du das tust. Wenn du erstmal über die Wege Gottes nachdenken willst und prüfen willst, ob die okay sind, wirst du sie nicht gehen. Weil du alles unmöglich empfindest. Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen, heißt es hier. Denke nicht, dass du weise bist, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Denke nicht, dass du weise bist. Fürchte den Herrn. Geh einfach auf sein Wort hin. Und mir ist dabei auch wieder neu aufgegangen, wie der Petrus auch so eine Erfahrung gemacht hat in Lukas 5, wo Jesus in seinem Schiff saß aus dem Schiff heraus am See Genezareth, den Leuten predigte, die am Ufer standen. Und nach der langen Predigt Petrus aufforderte, mitten am Tag fischen zu gehen. Und da arbeitete es in seinem Gehirn furchtbar. Denn ein erfahrener Mann machte sowas nicht. Das war völlig widersprüchlich. Und dann sagte er ein Wort. Auf dein Wort hin will ich es dennoch tun. Auf dein Wort hin. Ist völlig irrsinnig, aber ich tue es auf dein Wort hin. Und was passierte? Wir lesen in Lukas 5, das Netz war voller Fische. Zu einer Zeit, wo gar kein Fisch zu erwarten war. Wo man keine Fische fing. Glaubensgehorsam führt in die Gemeinschaft mit Gott, denn auf seinen Wegen ist der und zeigt, ist er immer dabei. Das heißt, da geht man zusammen. Ich freue mich immer, wenn ich im Könige lese, die Ablösung von Elia zu Elisa. Elia hatte Elisa berufen sollen als sein Nachfolger. Und dann hat er, nachdem er ihn berufen hat, gesagt, so, der Herr hat mir gezeigt, ich muss an bestimmte Orte gehen. Bleib du hier. Und Elisa sagte immer, rede mir das nicht ein. So wahr der Herr lebt, ich komme mit dir mit. Und dann steht immer, also ein kostbares Wort, und so gingen sie beide miteinander. Also es gefällt mir sehr. Das ist ja in einer gesunden Ehe eigentlich auch so, ne? Da gehen ja beide miteinander, nicht nebeneinander nur, sondern miteinander. Da gingen die beiden miteinander und Elia versuchte es noch zweimal, na, ich muss dann dahin und da gingen die beiden miteinander. Und das ist auch auf dem Weg des Glaubensgehorsams so. Da gehen wir mit Jesus zusammen. Er ist dabei. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. In 1. Mose 15, Vers 1 bis 7 und dann besonders den Vers 6, heißt es, dass Abraham durch den Glauben in die Beziehung zu Gott getreten ist und empfing das aus der Gegenwart Gottes, was er selber nicht tun konnte. Ich lese uns mal diese Verse. Nach den Geschichten, nachdem er Lot befreien musste, der dort weggeschleppt worden ist, als der zu Sodom lebte, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und dann steht das wunderbare Wort der Gemeinschaft da, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er bekam die Gerechtigkeit aus der Ewigkeit, zusammengespannt. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, Gott sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Die Gerechtigkeit und der Glaube kamen zusammen. Gemeinschaft mit Gott, merken wir. Wahrer Glaube führt in die Gemeinschaft mit Gott. Glaube, wie die Schrift es sagt. Der Herr Jesus verheißt in Johannes 7 und sagt, wenn ihr glaubt, wie die Bibel es sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers von eurem Leibe fließen. Ihr müsst aber glauben, wie die Bibel es sagt. Wenn ihr nicht glaubt, wie die Bibel es sagt, dann wird da überhaupt kein Bach losgetreten werden, sondern ihr bleibt dann trocken. Aber wenn ihr glaubt an das Wort Gottes, dann fließen heilige Ströme und ihr werdet erquickt, denn Strom und Wasser erquickt immer. Wir wissen, der Mensch kann längere Zeit ohne Essen auskommen, aber nicht ohne Wasser. Wasser ist immer Erquickung. Und dieses geistliche Wasser ist eine totale Erquickung. Wenn man handelt auf die Schrift hin, auf das Wort Gottes hin. Glaube, wie es die Schrift sagt, und handeln, wie es die Schrift sagt, birgt natürlich für uns gesehen immer eine gewisse Unsicherheit in sich, weil wir nicht erkennen können, so wie Petrus auch nicht erkennen konnte, ob da Fische ins Netz kommen. Das war die Unsicherheit. Aber er tat etwas auf das Wort des Herrn hin und erlebte, dass es stimmt. So zog Abraham, der Vater des Glaubens, so wird er genannt, Vater, er hat Gott geglaubt, er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht und erlebt, zog er aus, ohne den genauen Ort oder den Werdegang an diesem Ort zu kennen und zu wissen. Aber er zweifelte nicht an Gottes Verheißung. indem er sagte, was Gott verheißt, das wird er auch geben. Das so sagt er sich. Was Gott verheißt, das wird er auch geben. Das muss er auch geben, denn Gott lügt nicht. Und liebe Geschwister, das soll uns ja auch in unserer heutigen Zeit sehr wichtig sein. Wir sollen immer wissen, was Gott sagt, das tut er auch, wenn wir ihm vertrauen. In 1. Mose 12, da steht ja in den ersten beiden Versen diese Verheißung, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein aufgrund dessen, dass du meinem Wort vertraust, dass du auf mein Wort hin handelst. Dann sollst du ein Segen sein. Dann werden wir auch ein Segen. Auch Kinder Gottes, auch Christen untereinander werden dann ein Segen. Erst dann, wenn sie auf das Wort Gottes hin handeln. Ansonsten haben sie die Seuche vieler Fragen und halten den anderen auch noch auf mit den Fragen, weil sie nichts nicht erleben aus der Gemeinschaft mit Gott, dass sein Wort wahr ist. Da aber, wo jeder handelt aufgrund der Verheißung des lebendigen Gottes, werden sie, die Glaubensgeschwister, auch untereinander zum Segen. Glaube im Heiligen Geist schließt also Gehorsam ein. Wir können es auch umdrehen. Ungehorsam schließt Glauben aus. Wenn ich nicht tue, was ich lese, was Gott sagt, dann glaube ich ihm nicht. Dann glaube ich ihm einfach nicht. Das ist ganz praktisch. Das würden wir einander als Menschen ja auch so sagen. Einer sagt mir, ich will dir das und das schenken und ich nehme es einfach nicht an, weil ich dem nicht vertraue, dann glaube ich ihm nicht, dass er das will. Das sagt er bloß so dahin. Und so können wir das geistlich dann auch sagen. Gott sagt es nur so dahin, weil er Gott ist. Aber es stimmt nicht. Wenn ich nicht darauf eingehe, dann glaube ich ihm nicht. Der Vater von Abram, Tara in manchen Übersetzungen geschrieben, oder Terach, hatte wohl auch einen Glauben, aber ein Teil des Glaubens gehorsam nur. Der Glaube wurde rückläufig in seinem Leben, weil er nicht an diesem Weg festhielt. Wie können wir das begründen? Als Stephanus, bevor Stephanus der erste Blutzeuge, gesteinigt worden ist, hielt er eine Predigt in Apostelgeschichte 7. Eine Predigt und sprach davon, dass ja Abraham beziehungsweise auch die ganze Familie aus Ur in Chaldea gezogen ist und dass es noch einen zweiten Ruf geben musste, dass Abraham dann aus Haran, wo sie erstmal Zwischenlandung gemacht haben, wieder weiterlaufen ins Land Kanaan. Da heißt es dann in der Apostelgeschichte 7, Vers 2, Stephanus sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Nicht? Also Haran ist da nördlich, Mesopotamien im Zweistromland ist ganz im Süden. Und dann wohnte er nördlich da, so in Syrien. Und sprach zu ihm dann, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da hörte also Abraham diese Stimme Gottes. Aber nicht allein er, sondern seine Familie, auch der Vater Terach. Er machte sich auf, auszuwandern. Er machte sich auf. Wir lesen in 1. Mose 11, 31 dazu. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea. Das war der Terach. Er führte sie da heraus, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Also der Vater, er sagte, gut, Abraham, das machen wir so, wie du es gehört hast, und wir ziehen jetzt gemeinsam. Allerdings blieb er in Haran stecken. Er zog nicht weiter. Er zog nicht weiter, bis er dort sogar starb, der Terach. Sein Name heißt ja auch übersetzt Zauderer. Ja, es war ein Zauderer, der Terach. Das heißt, man kann ja glaubensrückläufig werden. Den halben Weg hat man gemacht und dann kriegt man wieder Bedenken. Und dann bleibt man wieder sitzen. Ach, das ist doch alles so schwierig. Ja, sagt man sich. Er hatte sicher bestimmte Einwände, warum er nicht weitergehen wollte. Und somit auch das Ziel seiner Reise, wir haben gelesen, dass er ins Land Kanaan käme, nicht erreichte. Es bedurfte also eines zweiten Rufes an Abraham, den er dann abermals im Glauben befolgte, alle äußerlichen Ungewissheiten dahinten ließ und losging. Wir lesen dann nochmal in 1. Mose 12, Vers 1 und 4. Vers 1 habe ich schon gelesen. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und Vers 4 steht, da zog Abram aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das heißt, er war dort. Und da hat er nochmal den Ruf gekriegt. Weiterzuziehen, durchzuziehen, Glaube und Glaubensvertrauen haben und Glaubensgehorsam. Nicht auf halber Strecke stehen bleiben und die Glaubensflügel hängen lassen. Wahrer Glaube bewirkt dann auch Absonderung. Und das müssen wir uns in diesem Text auch noch sagen im Hebräerbrief. Abraham glaubte Gott. Er wurde gehorsam. Wozu auch? Gehorsam auszuziehen aus dem Standort, den er zuvor hatte, aber auch in der Absonderung zu leben. Das ist ja eine schwere Sache für uns, wenn wir uns bekehren, jetzt in der Absonderung für Jesus zu leben. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen weitermachen wie bisher, zwar mit Jesus jetzt, vorher ohne Jesus, aber doch nicht in der Absonderung. Wir möchten alles weiter so machen, wie wir es gewohnt waren. Aber wir lesen und hatten gelesen in Vers 9, Abraham wurde ein Fremdling in dem Land, in das er geführt worden ist und das seine Nachkommen erben sollten. Er wurde ein Fremdling und er wohnte nach wie vor nicht in einem festen Haus, sondern in Hütten mit Isaak und Jakob. Er blieb in der Absonderung für Gott. Wie geht das weiter mit Gott? Wie wird er weiter handeln? Nicht, ach, jetzt bin ich in Kanaan, na, jetzt werden wir mal Häusle bauen. Ja, nein, nein. Sondern, wie geht das weiter? Immer in der Warteposition, der Herr führt mich weiter. Denn er hat ja gesprochen von Nachkommenschaft, von Erben, die das Land einnehmen sollen. Da muss es also weitergehen. Da kann ich mich nicht festsetzen und so tun, als ob ich das Ziel schon erreicht hätte. Ich muss in der Absonderung für Gott bleiben. Er kehrte sich also nicht zu den Kanaanitern, sondern blieb in der Abkehr von ihnen und ihrem weltlichen Leben. Abraham sowie Isaak und Jakob hätten ja in den vorhandenen Städten, die sie in Kanaan gefunden haben, wohnen können. Hätten ja eine Wohnung mieten können, ne? Umziehen, ist hier eine Wohnung frei, wollen wir jetzt einziehen und mit euch hier leben. Gott hat gesagt, wir wollen nach Kanaan kommen und jetzt sind wir in Kanaan, na gut, dann was macht ihr, dann können wir ja mitarbeiten und so weiter. Das haben sie nicht gemacht. Sie wollten lieber in der Absonderung und somit in der Gegenwart Gottes bleiben. Wie die Erzväter sich äußerlich immer absondern sollten, so wie das Volk Israel auch in der Absonderung leben sollte, nicht in der Vermischung mit den Völkern, so soll auch die Gemeinde Jesu im Heiligen Geist innerlich abgesondert bleiben vom Wesen dieser Welt. Der Apostel Paulus hat das so wunderbar aufgegriffen in 2. Korinther 6, Vers 16. Da schreibt er Folgendes, er erinnert die Gläubigen an diese Absonderung. So wie es die Väter im Glauben erlebten, so sollen auch wir es tun. 2. Korinther 6. 2. Korinther 6. Vers 16. Was hat der Tempel Gottes, ihr seid ja der Tempel Gottes, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Das bedeutet, dass auch die neutestamentliche Gemeinde innerlich von dem weltlichen Wesen abgesondert bleiben soll, damit sie neue Wegführung kriegt. Wenn sie mit dem Leben der Welt mitlebt, kann sie nicht hören, wo es lang geht. Dann wäre es so, dass man in Haran stecken bleibt und nicht weiterkommt. Oder dass man in Kanaan sich eine Wohnung mietet oder Haus baut und stehen bleibt. Wir kriegen nicht mehr mit, was Gott sagt, wenn wir nicht in der inneren Absonderung bleiben. Meine Frau und ich, wir stellen oftmals fest, auch in Begegnung mit lieben Menschen, die aber nicht gläubig sind, ja, man hat sich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ja, was reden wir eigentlich? Ja, wir reden ja eigentlich nur über das Vergängliche, über diese Dinge. Gut, eine Weile mag das gut gehen, aber nachher ist das so stumpf. Das bringt überhaupt nichts. Da merkt man, das klappt nicht mehr. Und wenn wir aber aktiv darauf eingehen, verlassen wir die innere Absonderung und haben kein Gehör mehr für die geistlichen Wege. Verstehen wir das? Paulus ermahnt, diese Absonderung auch im Heiligen Geist zu behalten. Und zwar am Ende des Hebräerbriefes, da kommen wir dann auch noch hin. Da steht ja, wir, die wir gläubig sind, sollen hinausgehen aus dem Lager, da wo Christus ist. Und was sollen wir tragen? Seine Schmach. Das heißt also, ganz im Klartext gesagt, diese Absonderung, die ja zum Teil die Welt mit uns sowieso schon macht, bedeutet auch Schmach tragen. Es ist ja viel besser, jedem zum Munde zu reden und alles mitzumachen und kumpelhaft zu sein und so weiter. Das ist ja viel besser. Da tut keiner dem anderen weh. Aber abgesondert für Jesus sein, ist Schmach. Da gibt es manchmal Lästerung. Da gibt es böse Worte. Was bist du denn für einer? Ja? Ja, da sollen wir aber hinausgehen. Aus dem Lager. Zu Jesus. Und seine Schmach mittragen. Uns auf seine Seite stellen. Wahrer Glaube verlässt das Lager des Weltgeistes und dieser wird dann auch gesegnet, der Glaube in diesem Gläubigen. Denn dieser Gläubige wird ein Zeuge von der Wahrheit, ein Zeuge vom wahren Gott, ein Zeuge von dem neuen Leben. Nur durch diese Absonderung kann er das werden. Wer aber im Weltlager bleibt, wird zeugnislos bleiben. Manch einer hat ja schon gesagt, auch in der Jugendarbeit war das ja so und auch vor mir, Bruder Nötzold hat das oft gesagt, ja, da denkt dann eben ein Mädchen, gläubiges Mädchen, einen ungläubigen Jungen zu heiraten. Na, den kriegen wir so noch hin, der wird gläubig. Und dann hat Bruder Nötzold immer gesagt, na ja, erst kommen sie beide, dann kommt er nicht mehr mit, nur noch sie und zum Schluss kommt sie auch nicht mehr. Das heißt, der Sog in den Weltgeist ist immer stärker dann, als dass man einen anderen hinüberzieht in das Glaubensleben. Deswegen ist die Absonderung wichtig. Und ich freute mich auch über die Mädchen in der Jugend, die das verstanden haben. Die hatten Verehrer noch und noch. Kamen dann manchmal zu mir, manche brachten sie an, ich soll sie mal anhören und prüfen. Und ich sagte, nein, weißt du, den solltest du lieber nicht nehmen. Der ist nicht gläubig, er zieht dich da nur runter. Ach, ist ja schade, ist ja so ein netter, junger Mann. Und so. Ja, ist nett. sag ich, warte, warte. Und dann haben sie gesagt, ja, wie lange warten? Man wird ja älter, älter. Und dann, ja, klappt das mit dem Warten nicht mehr so. Aber einige haben das getan. Die haben gewartet und die haben glückliche Ehen, glückliche Familien. Ganz kostbar. Ich freue mich bis auf den heutigen Tag daran, wenn ich diese sehe. Ja, sie haben, blieben in der Absonderung. Sie wollten nur mit Jesus. Und ich habe einen Mann gesprochen, der sagte dann zu mir, also ein gläubiger junger Mann, der dann hier ein Mädchen aus der Gemeinde geheiratet hat, sagte, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Jeden Tag freue ich mich, ich habe den Schatz hier. Und dann sagt er mir, ich danke dir, sage ich, na, mir musst du nicht danken. Ja. Ja, das ist kostbar, das ist eine Freude, eine Freude. Weil sie in der Absonderung blieben beim Herrn, hat der Herr sie auf wunderbare Weise zusammengeführt. Der Glaube wartet, er kann warten. Und das möchte ich uns auch noch sagen, nämlich warten auf das Handeln Gottes. Abraham wollte dem Ziel, das er ersehnte, nicht vorgreifen und eine eigene Stadt bauen. Wir haben gelesen, er wartete auf eine Stadt, wo Gott der Baumeister ist. Er wollte nicht anfangen, so Herr, segne mich in dem, was ich jetzt hier tue. Das wäre der verkehrte Weg. Sondern segne mich in dem, was du tun willst, dass ich es erkenne und annehme. Das ist der richtige Weg. Und das hat Abraham getan. Durch den Glauben blieb er ein Fremdling und wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und nicht er selbst, obwohl er das sicher und ich glaube, dass er auch ein Praktiker war, das gekonnt hätte, sich selbst dort ein Areal zu bauen. Er lebte lieber in Hütten, das wird besonders betont, er lebte lieber in Hütten, als ein eigenes Werk zu vollführen an einem festen Platz. Lieber beweglich bleiben. Und so, wenn man jetzt nach Israel fährt, mal die Nomadenzelte anschaut und vielleicht mal reingeht, naja, also ich würde nicht gerne unbedingt da drin leben wollen. Ich staune, wie die Leute das so können, so überall da auf der Erde rumliegen, Sand draußen und verschiedene Tiere kommen vielleicht auch noch rein. Ja, aber, ja, unterschiedlicher Art, ne? Ja, gerade wenn man schläft vielleicht. Ja. Also es ist schon ein besonderes Leben da, nicht? Aber Abraham sagte, ich nehme lieber dieses Leben in Kauf, als dass ich etwas tue aus meiner eigenen Regie. Denn wenn Gott nicht mitmacht, dann ist bei mir alles aus. Ich will das tun, was Gott will. Und da bin ich glücklich. Er lebte also lieber in dieser Absonderung. Er blieb beweglich, um Gottes Willen zu erkennen. Nicht so, wir verstehen diese menschliche Seite. Ich habe da im Kontext gelesen in Lukas 9, was ist da passiert? Da ist Jesus mit Jakobus, Petrus und Johannes auf einen Berg gegangen. Und während sie dort waren und er betete, wurde Jesus verklärt vor den Augen der Jünger. In ein wunderbares weißes Licht, weißes Gewand, herrlich war alles. Und dann sagte Petrus dort etwas und sagte, also hier setzen wir uns fest. Hier ist gut sein. Da ist sogar noch Mose und Elia erschienen. Jetzt bauen wir 3 Hütten. Ja, hier bleiben wir einfach, hier ist es gut. Und der Herr hat aber nicht mitgemacht. Ja, es geht noch weiter, das Ziel war Golgatha. Hier werden keine Hütten gebaut, sondern wir gehen weiter. Und denn es steht dort geschrieben, Mose und Elias sprach mit dem Herrn über den Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen sollte, nicht auf dem Berg dort. Deswegen, es geht weiter, nicht festsetzen. Ja, das ist aber die menschliche Seite. Das wollen wir schon ganz gern. Abraham tat dies nicht und ist uns dazu und darin ein Vorbild geworden. Wir sind also aufgerufen, wie die Glaubensväter, zu sagen, ich bin ein Gast und ein Fremdling hier. Sie bezeichneten sich, so steht es dann geschrieben, in den weiteren Kapiteln, Gast und Fremdling. Gast und Fremdling. Denn nur dann, Und das will ich auch noch anführen. Und das wusste Abraham. Können wir im Gehorsam des Glaubens leben? Im Gehorsam des Glaubens. Abraham hatte das Wichtige verstanden, nämlich, dass der Herr allein seine Mitte des Lebens sein muss. Und das bezeugte dann auch Gott durch die Namensänderung. Wie hieß er zuvor? Er hieß zuvor Abram. Abram, das heißt der Erhabene, der alles selber machen kann. Aber als Gott gesehen hat, dass er im Glaubensgehorsam lebte, hat er den Namen umgewandelt und hat aus seinem Jahwe den wichtigsten Buchstaben, den Namen herausgenommen und bei Abraham eingesetzt und nannte ihn Abraham. Das heißt Verbindung mit Gott. Verbindung mit Gott, ja. So bekam er diese Namensänderung. Und Abraham wollte bei Gott bleiben. Er wollte nicht wieder zurückweichen. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 17. Abraham, und zwar übersetzt heißt das dann, ein Vater der Menge. Glaubensgehorsam wird zum Segen für viele. Ein Vater der Menge. Und das ist das Prinzip von Golgatha. Das Prinzip von Golgatha, dass aus der Gemeinschaft mit Gott der Segen von oben fließt in die Zeit hinein und in die Breite. Und in die Breite. Wer von oben gesegnet ist und sich erfüllen und führen lässt, wird ein Segen für die Mitmenschen. Darum, wir denken ja gerade jetzt an das Pfingstfest und hatten ja auch den Himmelfahrtstag. Und kurz vor dem Pfingstfest sagte ja Jesus dann, kurz nach der Himmelfahrt oder vor der Himmelfahrt, ihr werdet meine Zeugen sein, in die Breite. Wenn ihr den Heiligen Geist von oben bekommen habt, hier in der Zeit, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das bedeutet auch das, was in Matthäus 5 steht, das kennen wir alle. Es ist ein unglaubliches Wort, unglaublich, weil wir sagen, das ist nicht für mich. Was sagt Jesus zu den Jüngern? Ihr seid das Licht für die ganze Welt. Ja, also gucken wir uns an, aber ich bin ein Licht hier für Berlin, das kann ja nicht sein. Der Herr sagt das. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst dieses Licht leuchten, dann werden die Leute das sehen in die Breite. Und was tun sie? Den Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht, durch Golgatha seid ihr das Licht. Wenn ihr in der Absonderung zu dem Licht und mit dem Licht lebt, dann werden die Leute über eurem Leben den himmlischen Vater preisen. Liebe Geschwister, das ist ein wichtiger Aufruf für uns ganz persönlich, dass wir gerade, ich will mal sagen, im Schatten von dem Pfingstfest am Sonntag das neu für uns erkennen wollen. Aber das Ja zum Gehorsam und zur Absonderung muss in uns sein. Dann wird der Herr alles andere regeln. Die Frage kann ja auch heute an uns ganz persönlich gerichtet sein, ob wir in diesem Glauben und Glaubensgehorsam leben oder noch leben oder an Haaren hängen geblieben sind, ob wir noch wissen, Licht der Welt zu sein und darum täglich beten, dass dieses Licht sich ausbreitet und gesehen wird, sodass andere zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Denn wir gehören zu ihm. Wir haben unsere Sünden bekannt. Er ist treu und gerecht, er hat uns vergeben, hat uns gereinigt, hat uns gelöst von dem, was uns hinderte, ein Licht zu sein. Und er will uns jetzt führen und leiten. Wir sollen beweglich bleiben für ihn. Soweit zu diesen Versen des Glaubens über Abraham.